Hallo, hier sind Lola und Eberhard mit den CTU-News. Mehr frohes, neues, wissenschaftliches Personal. Auf geht's zur Studienzeitverkürzung. Jede Menge Zukunft durch überschaubare Hochschulstrukturen. Erweiterung der räumlichen Kapazitäten, denn das braucht Berlin. Lola und Eberhard wählen chauvinistisch-theokratische Union.